NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins live. Domian. So, liebe Leute, wie gestern angekündigt, heute ein bisschen später, aber wir sind da, ihr seid auch da, das freut mich sehr. Wir haben heute Nacht ein Thema. Zunächst mal willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt Bettelarm und Steinreich. Und ich möchte folglich gerne mit Menschen sprechen, die wirklich nicht viel Geld haben, die sehr, sehr, sehr auf den Cent gucken müssen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gut Kohle haben oder sogar sehr viel Kohle haben. Und mit Leuten, die hin und her geswitcht sind, die mal vielleicht sehr wohlhabend waren und jetzt arm sind, aus dem Reichtum raus sind. Und umgekehrt, die mal reich waren, die mal arm waren und jetzt durch irgendeinen günstigen Umstand reich geworden sind. Bettelarm und steinreich, unser Thema heute Nacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, bitte, bitte nicht, eure Telefonnummer da reinzuschreiben in die Mail. Erster Anrufer heute Nacht ist Michael. Michael ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Bist du arm oder reich? Ich bin reich. Du bist reich? Mittlerweile. Also ich ich kenne beide Seiten sozusagen. Wie reich bist du? Sehr reich. Also wenn ich es, wir bewegen uns im zweistelligen Millionenbereich. Oh, das ist natürlich schon in einem zweistelligen Millionenbereich. Das ist dein Privatvermögen, kann man das so sagen? Das ist mein Privatvermögen, genau. Also das ist alles, was in den Firmen und so weiter drin hängt, ist da nicht mit eingerechnet. Ja, also das würde dann noch mehr werden, wenn man das alles zusammenrechnen würde. Sozusagen. Also wenn ich das jetzt verkaufen würde, wenn ich die Firmen verkaufen würde oder die Anteile, dann käme da noch ordentlich. So, jetzt hast du schon die Stichworte gesagt, Firmen. Trotzdem meine Frage, wie bist du zu einem so großen und erstaunlichen, für dich schönen Reichtum gekommen? Ja, also fing an 1990. Im Grunde war es tatsächlich so, dass ich mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht habe mit einem kleinen Computergeschäft. Mhm. So begann das alles mit geliehenem Geld damals, weil ich zum damaligen Zeitpunkt wirklich nichts hatte. Mhm. Das ist dann erstaunlich gut angekommen. Man muss dazu sagen, damals Anfang der 90er war die Computerbranche natürlich noch anders, als sie heute ist. Ja. Und das kam dann sehr, sehr gut an, fand sehr guten Zuspruch, was dazu führte, dass ich dieses eine Geschäft dann im darauffolgenden Jahr direkt um Vielfaches vergrößert hatte. Mhm. Auch das hat dann glücklicherweise gut geklappt. Und bist du denn dann in der Computerbranche geblieben bis heute? Ja, nein, das Ganze sah dann so aus, dass ich im Jahr 2000 habe ich das Ganze dann verkauft. Es waren dann insgesamt 17 Filialen quer über Deutschland verteilt. 17 Filialen, gut, das ist natürlich schon ein Pfund, ja. Ja, und das habe ich dann damals verkauft. Da bekam ich tatsächlich ein Angebot. Und das Angebot belief sich damals auf 17 Millionen D-Mark. Mhm. Da hatte ich dann lange hin und her überlegt und habe mich dann aber schlussendlich doch zum Verkauf entschieden. Ja. Ja, so, jetzt hast du einmal verkauft, richtig dicke Kohle gemacht, aber jetzt hast du schon wieder Firmen. Du hast dich nicht zur Ruhe gesetzt. Nein, ich habe mich nicht zur Ruhe gesetzt. Ich habe zwar erstmal einen schönen ausgiebigen Urlaub gemacht, da ich den vorher 6-7 Jahre gar nicht hatte. Wie lange und wohin bist du gefahren? Ich habe tatsächlich eine USA-Rundreise gemacht, ja. Habe mir 2 Monate Karibik gegönnt. Also ich habe dann wirklich das nachgeholt, was ich sozusagen die... Aber dann hast du wieder reingeklotzt. Dann hast du mich wieder in den Fingern gekribbelt und mancher hätte jetzt vielleicht gesagt, ach ja, ich leg das Geld jetzt ab und mach mir ein schönes Leben. Mhm. Ich habe mir 1 Million zur Seite gelegt, sozusagen als Versicherung. Als Not, als Notgroschen. Als Notgroschen sozusagen, genau. Und habe dann, mich hat die Hotellerie immer sehr interessiert. Und ich habe dann damals, das war eine sehr riskante Geschichte eigentlich. Ich habe 2 Hotels aufgekauft, die weder in gutem Zustand waren, noch einen besonders guten Ruf hatten. Aber auch genau aus dem Grund waren sie natürlich bezahlbar. Jetzt klingt das, ich sag mal, umgerechnet knappe 8 Millionen natürlich erstmal wahnsinnig viel Geld, aber wenn ich selbst anfange, Hotels zu kaufen, dann ist das natürlich erstmal... Okay, fassen wir es mal ein bisschen zusammen. Es kamen dann Hotels dazu. Was ist heute aktuell dein Aktivitätsbereich? Sind es immer noch Hotels? Also unter anderem, also ich habe jetzt 3 eigene Hotels, die komplett mir gehören, also wo ich 100%iger Gesellschafter bin. Ja, okay. Und es gibt aber noch einige Firmenbeteiligungen, die ich habe. So. Also in verschiedenen Bereichen. In verschiedenen Bereichen. Lassen wir das mal so stehen. Also wir ahnen schon, dass du ein sehr aktiver und offensichtlich auch ein sehr cleverer Geschäftsmann bist. Jetzt hast du ein Privatvermögen im 2-stelligen Euro-Millionen-Bereich. Was macht man mit so viel Geld? Ja. Was macht man mit so viel Geld? Also es ist tatsächlich so, ich meine, okay, ich habe mir natürlich ein schönes Haus gekauft. Also eine Villa hast du? Eine Villa habe ich. Eine Villa hast du. Was für ein Auto fährst du? Ich fahre tatsächlich einen 16 Jahre alten Bentley, einfach weil ich ihn schön finde und nicht, weil es ein Bentley ist und ich würde mir auch keinen neuen für 150, 200 oder noch mehr 1000 Euro kaufen. Ja. Das brauche ich nicht. Gibst du denn so an Luxus viel Geld für dein Leben aus? Nein, also es ist tatsächlich eher so, dass ich glücklich darüber bin, dass ich mir jetzt keine Sorgen drum machen muss, wenn ich etwas sehe, wenn ich es haben will, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Also das ist nur für mich mein Luxus, den ich mir rausnehme. Aber dass ich jetzt sage, ja, ich kaufe mir jetzt noch 20 Autos oder sonst irgendwas. Ja, im Klartext, brauchtest du gar nicht so viel Geld. Das ist nur fürs Gefühl. Liegt das da irgendwo? Richtig, genau. Also das Geld ist gut angelegt. Ich spende auch viel. Ich finde, es gehört ab einem gewissen Punkt auch einfach dazu. Ja. Du brennst mir auf den Nägeln. Ja. Wir sprechen über den 2-stelligen Millionenbetrag. Das können jetzt 10 Millionen sein. Es können auch 99 Millionen sein. Richtig. Ja gut. Okay. Nein, also es sind aktuell, also die Zahlen aus dem letzten Jahr sind 24 Millionen. 24 Millionen. Also bis zum 3-stelligen habe ich noch einen sehr weiten Weg. Jetzt hast du gerade gesagt, was ich sehr sympathisch finde, dass du auch Geld spendest. Ich finde, es ist auch eine Pflicht, wenn man wohlhabend ist, dass man auch ein bisschen abgibt. In der Tat, genauso. Wie hoch ist der Betrag, den du so im Jahr spendest? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Vergangenen Jahr war es tatsächlich relativ viel, da waren es 1,2 Millionen. Das weiß ich aus dem Grund so genau, weil ich damit einer Organisation auch Hilfe zur Selbsthilfe... Für was spendest du denn so viel Geld? Ich möchte jetzt keinen bestimmten Namen von einer bestimmten Organisation nennen. Es geht aber tatsächlich sehr stark in den Bereich... alles rund um Kinder sozusagen. Das hängt einfach auch damit zusammen, ich habe auch in der Familie durchaus Fälle von kranken Kindern, auch krebskranken Kindern gehabt. Das finde ich schon mal sehr, sehr lobenswert und sehr toll. Wie ist das für dich, wenn du so, es gibt ja ständig Berichte im Fernsehen von sehr armen Menschen, von Hartz-IV-Empfängern, die so kaum über die Runden kommen und wirklich mit jedem Euro rechnen müssen. Wie empfindest du das, wenn du das so siehst, der du ja in einer ganz anderen Welt lebst? Natürlich muss man das differenziert betrachten. Also, ich sage jetzt mal böse über die Hartz-IV-Empfänger, die ein Hinter nicht hochkriegen, brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten. Da bekomme ich ein ja, gewissen... Okay, aber es gibt ja nur ganz viele, die so, wirklich Pech haben. Und, richtig, ja. Genau, richtig, genau. Und ja, das ist tatsächlich so eine Sache. Natürlich, gerade wenn eben auch Thema Krankheit und so weiter, Schicksalsschläge und so weiter mit im Spiel sind, dann tut mir das natürlich leid. Und es ist auch nicht so, dass ich dann denke, ja, mein Gott, und wieso, so nach dem Motto, wieso tun die nicht? Es sind ja viele, die tatsächlich etwas machen. Es sind ja auch sehr viele. Okay, also es gibt ein Gefühl des Mitleides, gibt es schon. Das gibt es auf jeden Fall. Wenn du manchmal so für dich alleine bist, überkommt dich auch ein Gefühl der Dankbarkeit oder vielleicht der Demut, dass du so viel Glück in deinem Leben hast? Ja, in der Tat. Also ich sage es ganz ehrlich, dadurch, dass ich mir das auch alles selbst aufgebaut habe, und im Grunde das auch so ist, dass ich im Grunde immer die richtigen Leute um mich herum hatte, ist ganz klar, alleine schafft man sowas nicht. Mhm. Und im Grunde weiß ich auch, dass es viele Menschen gibt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denen ich ganz klar das mit zu verdanken habe, weil ohne die wäre das, wäre ich gar nicht so weit gekommen. Und natürlich bin ich da dankbar drüber. Welche Wünsche hat ein Mann, der so reich ist? Was für einen materiellen Wunsch hast du noch? Ja, ich weiß nicht, materielle Wünsche, ich mache es nicht unbedingt an den materiellen Dingen fest. Also es klingt jetzt vielleicht wirklich abgedroschen, aber was ich mir wirklich wünsche, ist Gesundheit, weil die kann ich mir nicht kaufen. Das alte Lied, genau. Ich kann mir die Lebenszeit und die Gesundheit kannst du dir auch mit deinen Millionen nicht richtig kaufen. Richtig, ich kann mir vielleicht teure Therapien leisten, aber die Gesundheit an sich, so. Materielle Dinge, ja, das ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Ja, weil du kannst ja alles kaufen, was du willst. Ja, mehr oder weniger. Also das höre ich oft, ja mein Gott, du brauchst ja gar keine Gedanken drum machen, mach's doch einfach, kauf's doch einfach. Man macht sich aber trotzdem kleine Gedanken drum. Also ich lege trotzdem ein Thema vorher ab, mache ich das jetzt, kaufe ich mir das wahrscheinlich, jetzt oder nicht? Wahrscheinlich, weil du ein Geschäftsmann bist und eben das Geld nicht einfach rausschmeißt, sondern dir genau Gedanken machst. Michael, ich danke dir für deine Offenheit. Das ist ja auch schon eine Besonderheit, dass man in der Öffentlichkeit so offen zu seinem Vermögen steht. Ja. Dass du mir das hier erzählt hast. Ich danke dir sehr herzlich, wünsche dir Gesundheit und langes Leben und Dankeschön. Hilf mit deinem Vermögen vielen Menschen, somit ist dann allen gedient. Das werde ich tun. Alles Gute, Michael, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Wer von euch ist reich? Also das war ja nun schon sehr steinreich, was wir da gerade gehört haben von Michael. Wer von euch hat auch richtig gut Kohle und mag darüber erzählen? Und wer von euch ist nun genau das Gegenteil und hat sehr, sehr wenig Kohle und ja, demjenigen werden wahrscheinlich die Ohren schlackern, wenn er solche Beträge hört, die Michael gerade genannt hat. Jetzt bin ich verbunden, muss ich meine Regie mal fragen, wen wir jetzt hier haben. Vielleicht nochmal kurz unsere... Ah nee, hier ist Robert. Robert ist 27. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Hallo, Robert. Hallo. Wie sieht es bei dir aus? Arm oder reich? Ich würde sagen, eher arm. Eher arm. Ja, also jetzt haben wir das Kontrastprogramm zu Michael gerade mit einem zweistelligen Millionenvermögen. Und ja, Glückwunsch dazu, ne? Wie viel steht dir im Monat zur Verfügung? Naja, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Hartz-IV, ja. Und nach Abzug meiner ganzen Fixkosten habe ich ungefähr 80 Euro pro Monat. 80 Euro zum Leben? Ja. Das heißt, von den 80 Euro musst du dann auch dein Essen kaufen? Richtig, also momentan sind es minus 25 noch, weil ich noch Schulden beim Arbeitsamt habe. Aber von 25 Euro kann man doch nicht leben im Monat. Nee, also 25 Euro weniger. Ach, 25 weniger. Okay, na gut, ja. Aber es ist immer noch dann extrem wenig Geld. Naja, ich habe auch gelernt, mit 3,50 Euro pro Woche zu leben. Es ist, ich sag mal so, es geht überall einen Weg rein. Ne? Wie lebst du denn im Alltag? Wie zum Beispiel kaufst du ein? Was gönnst du dir oder was kannst du dir leisten? Naja, mein Tag beginnt erstmal so, dass ich halt die Werbeprospekte, die ich halt bekomme, studiere. Mhm. Und schaue, wo kann ich ein Angebot machen, gibt es gerade Kartoffeln günstig oder wo kann ich jetzt sozusagen aktiv Geld sparen, vielleicht neben dem Moment, wenn ich 10 Kilo Kartoffeln kaufe, dann ist das natürlich erstmal eine Summe, aber lang gerechnet für reichen die den 10 Kilo Sack Kartoffeln für 3 Monate. Und auf welche Lebensmittel zum Beispiel musst du sehr viel und sehr oft verzichten, die du dir nicht so leisten kannst, die du gerne hättest? Also Fleisch, Aufschnitt, ja, das ist Nutella, das ist schon Honig, ist teuer, das ist alles so Dinge, die müssen nicht sein. Es reicht eine Marmelade zu, die ich von meinen Eltern aus dem Garten, also selber gemacht halt, kriege. Die ein Glas Marmelade reicht. Ja, wenn ich mir einteile, oh, 1,5 Monate. Und so zum Mittag, was isst du da hauptsächlich? Naja, Brühwürfel, also nicht so als Brühwürfel so zum Snack, sondern Brühwürfel halt eingerührt, hat man eine schöne Brühe und da kann man natürlich Brot, altes trockenes Brot halt reinrühren, damit kann man halt also eine Suppe essen halt, eine Brotsuppe mit Brühe. Ja. Gibt es auch Tage, wo du hungrig ins Bett gehst? Ja, ja, das gibt, gehört das mit dazu. Das gehört dazu. Ja. Man versucht natürlich Tricks, dann liest man sich durch, was man machen kann gegen Hunger, was ich heißes Wasser trinken, sehr viel heißes Wasser trinken, das fließt den Magen irgendwie, hat man gelesen, ob das nun so stimmt, kann man nicht sagen, aber es Die Wohnung, in der du wohnst, die wird dann irgendwie vom Amt finanziert? Zum Teil ja. Dadurch, dass ich damals zur Bundeswehrzeiten ausgezogen bin, von meinen Eltern ausgezogen und in die Wohnung eingezogen bin, kann mir das Arbeitsamt sozusagen die Wohnung nicht unbedingt wegnehmen. Aber sie kann meine Miete halt dementsprechend anpassen. Also es gibt ja diesen Regelsatz von der Miete, Mietspiegel, und ja, einen gewissen Anteil muss ich halt selber zahlen. Also das kommt aber nicht noch auch noch dazu, zu den 80 Euro. Nee, die sind das ist da schon, das schon eingerechnet. Wie ist das so? Kannst du dir einen Fernseher und einen Computer leisten? Also einen Fernseher, den habe ich mir damals abgeschafft, weil mir ist das zu blöd, Fernsehen zu gucken. Also es verblödet einfach bloß. Einen Computer habe ich, also einen Laptop, den habe ich mir damals halt zusammengespart. Aber wie kann man das zusammensparen bei so wenig Geld? Na, ich habe ja damals, ich habe mal eine Zeit lang in Holland gearbeitet als Techniker. Ja, ein halbes Jahr. Und da war die finanzielle Situation mal ein bisschen besser. Aber das war halt bloß befristet und Damit kommen wir jetzt mal zu der Grundfrage. Du bist ein junger Mann von 27. Wie kommt das, dass du so wirklich an so einer Armutsgrenze lebst? Und wie lange schon? Wie lange geht das schon so? Also wie lange? Ich sag mal so, meine Familie hat keinen Reichtum, also der Voranrufer Michael Klippreich hieß er. Wir waren eine einfache Familie. Meine Mutter war alleinerziehend. Wir hatten 3 Kinder und wir haben nie viel Geld gehabt. Meine Mutter hat 3 Jobs gehabt. Aber du hast was gelernt. Ich habe nach meinem Realschulabschluss habe ich kein Abitur gemacht, sondern bin gleich in eine Lehre gegangen, um meine Familie halt so ein bisschen zu unterstützen. Okay, aber du hast eine abgeschlossene Lehre. Ich habe eine abgeschlossene Lehre, ja. Ich bin damals Koch, ja. Wie lange, du bist 27, wie lange bist du jetzt schon Hartz-IV-Empfänger? Das ist immer stückweise. Das kann man so nicht sagen. Also insgesamt bin ich vielleicht 6 Jahre. Wie kommt das, dass du keine Arbeit findest? Ich war nach meiner Lehre, bin ich zur Bundeswehr gegangen und wollte eigentlich Zeitsoldat werden. Hatte aber nach den ersten 2 Monaten hatte ich einen Unfall. Und wie sich später herausstellen sollte, habe ich einen Trümmerbruch in meinem Fuß gehabt. Die Bundeswehr hat damals auch nicht festgestellt und ja, somit bin ich sozusagen 7 Monate mit einem gebrochenen Fuß rumgelaufen. Ja, also das ging dann nicht mehr, du konntest nicht bei der Bundeswehr bleiben danach. Leider nicht, nein. Aber du hättest in den Beruf, was hast du gelernt eigentlich? Irgendwas Technisches? Koch. Koch hast du gelernt, okay, genau. Gut. Hättest du ja wieder reingehen können. Naja, nee, ich bin, wie gesagt, 7 Monate mit dem gebrochenen Fuß rumgelaufen und durch das Humpeln hat sich meine Wirbelsäule verdreht. Ich habe mehrere kaputte Bandscheiben. Verstehe. Dann gilt das nicht als Koch. Koch ist ein anstrengender Beruf, da muss man stehen, da muss man agieren. Richtig, richtig. Und das habe ich einfach nicht mehr ausgehalten, sozusagen. Deswegen konnte ich das nicht mehr machen. Und wie, das Thema Umschulung, war das ein Thema schon mal für dich? Ja, ich habe auch eine angefangen. Nach einem langen Kampf habe ich eine bekommen. Mhm. Leider hatte ich dann nach 1,5 Jahren wieder Pech und hatte einen Unfall und bin mit dem Fuß umgeknickt und habe mir mehrere Bänder gerissen. Ach. Im anderen Fuß diesmal. Und ja, und dann kam noch eine Thrombose dazu, die sich im ganzen Bein breit gemacht hat. Was war denn das für eine Umschulung? Zum Industriekaufmann. Ja. Also das ist ja ein Kaufmann halt, so ein übergeordneter Kaufmann. Und das war natürlich nicht mein Traumberuf, aber das war halt so ein Sprungbrett, um in viele Bereiche eindringen zu können. Also das ging da nicht weiterzumachen, die Umschulung. Bist du denn jetzt, was das akut Gesundheitliche betrifft, denn wieder einigermaßen fit? Also Stichwort Thrombose und sowas, das ist wieder im Griff? Das Akute ist wieder weg, ja, aber das ist halt, das Passive ist halt immer noch da, also der Rücken und so weiter. Und wie soll es weitergehen? Du, wie gesagt, du bist so jung noch. Ja, naja, was ist jung? Mir sitzt ein bisschen die Zeit im Nacken halt, ne? Denn mit jedem Versuch, den ich wage, ist natürlich die Gefahr des Scheiterns, na gut, die ist überall da, aber wenn ich jetzt sozusagen, ich habe jetzt beschlossen, mein Abitur nachzuholen. Ja, sehr gut. Abendschule. Das ist sehr gut, dann eröffnen sich noch mehr Möglichkeiten für dich. Richtig. Und dass ich, wenn ich mein Abitur habe, vielleicht nochmal 3-jähriges Studium hinterher schiebe. Mhm. Aber Respekt, das heißt, du sitzt da nicht und du hast sehr viel Pech gehabt. Und ein bisschen, ja, allerdings hast du Pech gehabt und du könntest dich jetzt auch hinsetzen und sagen, ich habe keinen Antriebskraft mehr. Aber das, was du machst, finde ich schon sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Antriebslosigkeit hatte ich eine Zeit lang. Also ich war sehr depressiv, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Mhm. Aber das ist ein guter Weg jetzt, den du da eingeschlagen hast. Lass uns nochmal auf die Armut zurückzukommen. Oder Armut kann man das ja schon sagen, wie du es gerade geschildert hast. Das sind arme Verhältnisse, in denen du lebst. Durchaus, ja. Von was träumst du? Was würdest du dir gerne mal gönnen? Ein Urlaub oder so. Also ich bin hier jemand, der so große Wünsche hat. Also der einzige Wunsch ist halt, dass mal meine Eltern abgesichert sind. Aber die Eltern, hast du gerade ja die Andeutung gemacht, die sind auch nicht wohlhabend, die können dich eben auch nicht unterstützen zurzeit. Richtig. Mal ein Glas Marmelade, okay, aber weiter geht's dann nicht, finanziell geht das nicht. Na, sie würden natürlich gerne, aber sie würden mir auch weiterhelfen, aber ich sag dann von mir aus, nee, das will ich nicht, das gibt mir so ein schlechtes Gefühl. Mhm. Wie ist denn das so im Freundeskreis? Wie stehst du so da mit eben sehr wenig Geld, den anderen, die vielleicht ein festes Einkommen haben? Es ist nie einfach, sage ich mal. Wie gesagt, ich bin nie jemand, der sich irgendwas Großartiges leistet. Ich spare, um mal mit meinen Freunden halt ein Stück Kuchen essen zu gehen oder so. Das ist halt schon extremer Luxus für mich. Das glaube ich, ja. Und wenn man für eine Tasse Kaffee so viel zahlt, wie du vielleicht, da kannst du vielleicht 2 Mittagessen von bezahlen. Richtig, aber das sind halt so Momente, wo man mit Freunden zusammensitzt, die es einfach mal wert sind. Und das ist für mich der Luxus, halt mal ein Stück Kuchen oder so ein Kakao dazu. Das ist halt. Aber so Disco und Club kannst du doch dir komplett abschminken. Ja, gut, das ist nicht unbedingt das, was ich bevorzuge und nie bevorzugt habe, aber andere Dinge, ich habe mich da ein bisschen zurückgestuft halt, also für mich gibt es nur noch das Nötigste und damit will man klarkommen können. Hast du eine Freundin? Momentan nicht, nein. Ja. Auch da stelle ich es mir schwierig vor. Du kannst ja nicht mal ins Kino gehen, ihr könnt nicht mal Pizza essen gehen. Das fällt ja alles flach, Eis essen gehen, alles, was man so macht. Ist richtig, deswegen habe ich für mich gesagt, dass ich, da ich niemandem was bieten kann, dass das für mich flach fällt. Also, weil ich habe auch keine Lust, jemanden auf der Tasche zu liegen. Und natürlich kommt jetzt dieses alte hier, die Männerklischee, die Männer müssen alles bezahlen, das ist gar nicht mal so bei mir, aber ich möchte nicht meiner Freundin auf der Tasche liegen müssen. Das ist mein Prinzip, das geht einfach nicht. Wie ist das denn? Du musst so sehr mit dem Geld rechnen. Du hast ein enges Verhältnis zu deinen Eltern, das habe ich rausgehört. Wie machst du das zum Beispiel Weihnachten? Kannst du deinen Eltern ein Geschenk machen zu Weihnachten? Naja, prinzipiell sagen meine Eltern, sie wollen nichts. Und ich soll mein Geld zusammenhalten. Aber ich versuche natürlich immer Geld irgendwie anzuschaffen. Und da gibt es dann zwar nicht so viele Möglichkeiten, aber man kann Pfand sammeln gehen oder Blut und Plasma spenden halt. Ich mache das, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen zu doll. Es gibt ja das Blutspenden machst du zu oft. Ja, also ja. Es gibt hier drei Institutionen und ich gehe jede Woche zu allen dreien halt. Und das ist halt. Jede Woche? Was kriegst du pro Blutspende? Ist unterschiedlich, von 15 bis 20 Euro ist alles dabei. Und das hält der Körper aus, wenn du so oft zu so verschiedenen Organisationen gehst und dich da auspumpen lässt? Nö, hält er nicht aus. Hält er nicht aus? Nein. Wie macht sich das bemerkbar? Naja, ich bin sehr oft müde halt. Mhm. Dadurch, dass ich auch sehr, sehr, sehr wenig esse, ist dann nicht so viel Kraft da. Verstehe. Ich meine, ich bin noch nie umgefallen, wenn ich bin kein schmächtiges Kerlchen, auch wenn ich wenig esse, aber ich meine, ich bin knapp 2 Meter groß, von daher ist es ja auch ungünstig, wenn ich umfalle, weil mich keiner hochheben könnte. Aber es ist halt, ich bin sehr oft müde und Robert, bei allem Verständnis, dass du das machst, das kann man natürlich verstehen in deiner Situation, aber sei vorsichtig, nicht, dass du noch ernsthaft krank wirst und deinen geplanten Weg nicht gehen kannst, der ist, das ist das Allerwichtigste, dass du dein Abitur machst. Das solltest du auf jeden Fall im Auge haben. Auch wenn Schule natürlich eine hohe Priorität hat, die Familie hat für mich immer eine höhere Priorität. Mhm. Wenn du so eine Geschichte von Michael gerade gehört hast, der so sehr reich ist, was empfindest du dann? Ich freue mich für ihn. Da gibt es nicht so einen Hauch von Neid? Nö, absolut nicht. Wie gesagt, er hat sich's verdient. Ja. Er hatte jetzt nie unbedingt dieses, sagen wir mal, eine Pech kann man es vielleicht nicht nennen, aber diese Wege, die ich einschlagen musste, hatte er vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Und damit kann man ihn beglückwünschen. Und das ist, er hat sich erarbeitet. Mhm. Er hat die Situation erkannt, ausgenutzt, aber wahrgenommen. Wahrgenommen, genau. Und warum soll ich neidisch sein? Ich sage zu meinen Freunden, es ist bloß Geld. Auch wenn ich wenig habe, mir ist Geld nie so wichtig. Und wenn ich Geld habe, versuche ich das irgendwie mit Freunden irgendwie. Robert, ich finde, dass du ein netter Typ bist und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du gesund bleibst und dass das mit dem Abitur klappt. Mhm, und dann könnte es wirklich, das könnte einen Schub geben, dass du in eine ganz andere Welt kommst und irgendwann dann zurückblickst und denkst, gut, dass ich das damals gemacht habe. Ich drücke dir auf jeden Fall richtig die Daumen und wünsche dir alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Danke, dass du angerufen hast. Geht klar, dankeschön. Tschüss. Ciao. Schönen Abend. Danke. Und wir machen schon gleich weiter mit dem Jörg. Jörg ist 53. Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Domian. Hallo, Jörg. Was ist mit dir los? Arm oder reich? Ja, ich bin auch auf der armen Seite. Sozusagen. Auch auf der armen Seite? Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Ja, das gleiche wie, also ich lebe von Grundsicherung. Das ist der gleiche Satz wie Hartz IV. Das sind also diese 391 Euro und das war's. Aber ich komme bestens zurecht, ich kann mich nicht beklagen. Wie lange lebst du schon so von diesem Geld? Seit knapp 4 Jahren. Und was hast du vorher gemacht? Also gelernt habe ich Fernmeldetechniker. Mhm. Den Beruf habe ich 23 Jahre ausgeübt. Dann war ich 11 Jahre in Spanien im Tourismus und bin seit ungefähr 4 Jahren wieder zurück in Deutschland. Das heißt, du hast in den vielen Jahren davor durchaus ein gutes Gehalt gehabt? Ich hätte jetzt, also ich war ja dann beim Jobcenter und ich bin wegen Krankheit, wie sagt man so schön, kaputtgeschrieben worden von dem Amtsarzt. Mhm. Und da musste ich ja über den Rententräger und Rente abgelehnt, weil die letzten 5 Jahre nicht eingezahlt wurde. Mhm. Und so war halt der Gang der Dinge. Ne? Ja, also ich meine, du hast in den Jahrzehnten davor gut verdient. Vom Rententräger aus, ich hätte jetzt Anspruch auf rund 600 Euro Rente. Ja. Na, ich wollte da fast anders hinaus. Das heißt, du warst in ein Leben gewöhnt, was nun ganz anders ist als heute. Das ist richtig. Hast du das empfunden, als du dann plötzlich nur noch so wenig Geld in der Hand hattest? Ja, ich bin also nie so ein großer Prasser gewesen, auch als ich Geld hatte oder so. Ich hatte früher mal eine teure Wohnung, die Zeiten sind natürlich auch vorbei, ist klar. Mhm. Aber ich komme mit der Situation, also ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich komme mit der Situation super zurecht. Nun hat der Robert uns gerade gesagt, dass abzüglich aller Dinge ihm so, wenn es gut läuft, 80 Euro im Monat zur Verfügung sind für Einkommen. Ja, ist mir unbegreiflich. Ist dir unbegreiflich? Ja. Weil du hast zu verfügen. Jetzt guck mal, der Satz ist 391, dann hat er 80 über, dann hat er 310 Euro an Kosten. Mhm. Ich wüsste nicht, wo ich 310 Euro auf den Kopf hauen sollte. Das heißt, du hast wirklich zum Ausgeben. Ich habe mir dann vom Jobcenter aus, habe ich mir ein bisschen Geld gespart und habe mir so ein altes Auto besorgt, weil ich bin also schwerbehindert, 80%. Mhm. Und habe das so ganz, also ich, es ist eigentlich ein Luxus, ganz klar, das Auto. Aber ich habe das halt, um meine ganzen Arzttermine und Einkäufe und so weiter zu erledigen, weil ich schlecht zu Fuß bin. Ja. Durch Arthrose, Hüfte und Knie und so weiter. Das heißt, das Auto kannst du finanzieren? Ja, wenn ich das alles hochrechne, also ich muss Strom bezahle ich ja selber, der Rest geht ja über das Sozialamt, über die Grundsicherung. Mhm. Und ich habe also rund 300 für mich im Monat. Und damit kommst du gut klar? Ja klar, ich habe einen Computer, ich habe einen Fernseher, ich habe Internet, alles. Und du musst nicht hungern? Nö, ich habe also, wenn es mal knapp werden sollte, sprich also es ist was am Auto oder man hat besondere Wege zu machen etc. Mhm. Ich bin außerdem, kann man so sagen, Kunde bei der Tafel hier in meiner Stadt. Ah. Das heißt also, ich esse Sachen, die andere wegschmeißen, aber es ist für mich auch nicht schlimm. Muss man, wenn man zur Tafel geht, habe ich neulich mal so gehört, muss man da eigentlich auch noch ein bisschen was zahlen? Ja, da wird ein kleiner Obolus, aber das schätze ich mehr als symbolisch ein. Wie viel zahlt also man hier da? In meiner Stadt sind das 2 Euro. Pro Besuch dann? Pro Besuch, das ist zweimal im Monat, alle 14 Tage. So, und aber dann kann man da auch zulangen? Nein, wird eingeteilt. Ach so, das wird alles eingeteilt. Es geht danach, wie viele Kunden überhaupt da hinkommen. Das ist Dienstag oder Donnerstag. Und ich bin immer am Donnerstag dran. Und dann sind da Damen. Ja, das ist auch so eine Geschichte für sich. Ne? Da sind also ehrenamtliche Damen tätig, die das also verteilen, das Ganze. Da müssen ja Regale befüllt werden und Kühlschränke, dann wird das ausgeteilt. Dann müssen die einteilen anhand der Anzahl der Leute, wem die wie viel geben. Aha. Das nur alleine, was man schon, also Bäckereien liefern das sehr gut an, weil ja Brot vom Vortag wird ja schlecht verkauft und Brötchen werden schlecht. Was ich alleine an Brötchen da bekomme, das übersteigt schon bei weitem diese 2 Euro. Und dazu kommt dann halt noch, was halt da ist. Gemüse, Wurst, Eier, Milch, was halt. Also im Prinzip kriegt man alles, was es so gibt, ne? Ja, man kann sich nur nicht aussuchen. Man kann sich nicht aussuchen, aber die Sachen sind absolut in Ordnung, die sind nicht schlecht. Ich hatte bisher noch nicht, wir sind ja wieder, ist ja im Moment auch Thema in den Medien mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum, was ja einige Leute gar nicht verstehen wollen, was das Wort Mindest beinhaltet. Und ich habe also von der Tafel, da bekommt man Sachen, die sind 3, 4, 5 Tage abgelaufen. Mhm. Und der Rekord ist, da war glaube ich nur Wurst, eingepackt natürlich in Folie, ne, verschweißt. Die war 10 Tage drüber und war auch noch genießbar. Weil es ist ja so, die Sachen, die ich mir da abhole an diesem Donnerstag, die kann ich ja nicht in 1, 2 Tagen aufbrauchen. Genau, die liegen bei dir dann ja auch nochmal. Ganz klar. Nun gibt es ja Leute, was man immer wieder so hört, die damit Probleme haben, zur Tafel zu gehen, die sich fast schämen, quasi Bittsteller zu sein. Verstehe ich nicht. Das ist weil bei dir außerdem, nicht. Jetzt also meine Sichtweise, ist das ja auch noch ein gutes Werk, weil was ich da abhole, kommt nicht auf den Müll. Absolut. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Und ich finde das völlig daneben, dass Leute, sind ja auch ab und zu Berichte im Fernsehen, die zum Beispiel bei den Supermärkten die Mülltonnen durchsuchen, dass solche Leute belangt werden können wegen Diebstahl. Ja, unglaublich. Finde ich unfassbar, ja. Also ist für mich. Wie empfindest du das in deinem Bekannten- oder Freundes- oder Verwandtenkreis? Du hast ja jetzt, was so die Wertkategorien unserer Gesellschaft betrifft, hast du einen Abstieg gemacht. Klar. Wie kriegst du das mit? Wie signalisieren die Leute dir das, dass das so ist? Also ich habe keinen großen Bekanntenkreis. Also durch diese 11 Jahre in Spanien ist das soziale Gefüge weggebrochen. Wenn man so lange im Ausland ist, permanent, ohne, ich bin alleinstehend, keine Eltern mehr. Und wenn man so lange im Ausland ist, das geht so nach 3, 4, 5 Jahren, erledigen sich die Kontakte. Das glaube ich, da ist keiner mehr übrig. Am Anfang ist alles hui, toll, den besuchen wir mal. Ja, ich war auf Mallorca 11 Jahre im Tourismus. Ne? Ja gut, da kommen die Leute erst mal. Und dann dann kommen sie mal. Und dann beim 2., 3. Mal fragen sie, ob man nicht was zu wohnen besorgen kann. Und dann müssen sie in ihr Hotel selber bezahlen, dann werden sie schon stinkig. Und im 5. Jahr kommen sie nicht mehr. Das heißt, im Klartext, da gibt es gar nicht viele Leute. Nee, ist eine Handvoll. Eine Handvoll. Und die sind auch eher so auf deinem Level. Ja, jetzt ist ja so, ich habe ja nicht so große finanzielle Probleme. Das heißt, wenn das Telefon klingelt oder sag mal, lass uns mal heute dahin oder sollen wir mal eine Pizza essen oder gehen wir mal einen Kaffee trinken, ist das für mich kein Problem. Wie machst du das? Da habe ich mit Robert gar nicht drüber gesprochen vorhin. Mit Klamotten. Man muss ja auch Klamotten haben. Ich habe mit dem Redakteur drüber gesprochen. Also eben kurz vorangeschickt, was so alles abläuft mit Billigmode nähen, Bangladesch und Fabrik eingestürzt, finde ich auch alles ganz furchtbar. Aber wenn wir aus unserer Perspektive jetzt hier in Deutschland mal gucken und mal einen Strich drunter machen, wie viele Leute sich eigentlich nur diese Sachen leisten können. Das stimmt. Das sind Millionen. Das heißt, du kaufst auch bei den Anbietern, wo wir eigentlich das Gefühl haben, die namentlich so bekannt sind und immer in der Presse auftauchen, weil es war unter anderem, ich glaube sogar im WDR, ein Bericht über ein... Ist ja jetzt Masche, es machen Fairtrade-Läden auf, wo also die Baumwolle Fairtrade geerntet wird und die Sachen her. Und da kommt also so eine Boutique-Besitzerin mit so einem T-Shirt nach vorne. Mhm. Da kosten Fairtrade-T-Shirt 45 Euro. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, also und du kaufst ja ein T-Shirt wahrscheinlich für 1 Euro, oder? Ja, ich kaufe mir ein Dreierpack für 6. Ja. Ja, das heißt im Klartext, du gehst in die 1-Euro-Läden zu Kick oder weiß ich woher. Na klar. Und die Tatsache, dass dieses aus dubiosen Umständen kommt und hergestellt wird, ist dir dann auch egal? Ich schäme mich nicht dafür. Okay. Mhm. Ich finde es schon schlimm, was da passiert. Mhm. Nur ich finde natürlich auch, jetzt aus meiner Sicht gesehen, dass andere Leute dafür zuständig sind, das da zu regeln. Mhm. Ich denke auch immer, wenn man so Bioprodukte preist im Fernsehen, das machen fast immer Leute, die Kohle haben. Mhm. Und die sich gar nicht vorstellen können, was das bedeutet, dass das Doppelte oder gar Dreifache vielleicht für einen Quark oder für ein Brot zu bezahlen, als im normalen Geschäft. Dazu kommt ja noch, ob das auch wirklich Bio ist, steht ja wieder auf dem Das ganz ist noch ein ganz anderes Ding. Aber letztens war ich zum Beispiel einkaufen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, da war eine Dame vor mir, die war, wie ich am Einkauf gesehen habe, man kriegt da mit der Zeit ein Auge dafür, die war wohl alleinstehend, die hatte ausschließlich Bioprodukte. Mhm. Und im Moment sind ja modern so Klappkörbe, die man so selbst mitnimmt. Ne? Ja, genau. Die hatte so einen halben Korb voll und hat an die 40 Euro bezahlt. Mhm. Das war Sojamilch, Bio-Eier, Bio-Paprika, auch in Zellophan verpackt, obwohl Bio, ne? Und die hatte nur Bio. Und wenn ich das sehe, das reicht für eine Person, was die gekauft hat, na, mit Auge zudrücken 3 Tage. Mhm. Und da hat die 40 Euro für bezahlt. Ja. Und da können andere Leute... Und das könnte ich mir natürlich auch nicht leisten. Da können andere, du oder gar Robert, ein paar Wochen von leben. Na klar. Ja. Na klar. Ich höre aus allem, dass du eigentlich ein zufriedener, armer Mann bist. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, auch weil ich meinen Lebenslauf betrachte, ich war auf Montage und wie gesagt im Ausland, ich spreche mehrere Sprachen, ich habe viel gesehen. Genau, hast viel das erlebt. Das trägt natürlich dazu bei, also ich sag mal, will es mal platt ausdrücken, ich habe schon viel erlebt und das gibt mir eine Ruhe, eine gewisse innere Ruhe. Das verstehe ich. Ja. Möge es so bleiben, Jörg. Ich hoffe, es ist und rechne fest damit. Ich wünsche es dir von Herzen, alles Gute. Ja, dir auch, Domian. Danke für den Anruf. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt an dieser Stelle, bevor wir mit unserem Thema weitermachen, nochmal kurz zum Thema Wunschthema. Wunschthema für nächste Woche. Ihr habt ja die Möglichkeit, ihr wisst es. Wer es noch nicht weiß, dem sage ich es nochmal kurz. Wir haben euch 4 Themen vorgeschlagen und ihr könnt wählen, welches Thema wir nächste Woche Mittwoch, also heute in einer Woche, hier besprechen werden. Die Themen sind, das erste Thema heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Das zweite Thema heißt Ekel. Das dritte, so wie ich lebt keiner. Und das vierte, weibliche Sexualstraftäter. Ihr könnt abstimmen unter www.domian.de und ihr habt jetzt noch genau einen Tag Zeit und morgen Nacht sage ich euch das Ergebnis, für was ihr euch dann entschieden habt. Und das Thema, wie gesagt, ist dann das Thema nächste Woche, in der nächsten Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt nochmal gehen auf www.domian.de und abstimmen, was ihr gerne nächste Woche hier besprochen haben wollt. Jetzt zurück zu unserem Thema heute, bettelarm und steinreich. Und ich bin gespannt auf Stefan. Stefan ist 45. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Schön, dass ich einmal so anrufe und durchkomme. Bist du ein reicher Mann? Ja. Für meine Verhältnisse oder unsere Verhältnisse. Ich kann sehr zufrieden sein, was ich mir in 17 Jahren aufgebaut habe. Da bin ich sehr stolz drauf. So, jetzt gleich Butter bei die Fische. Wie hoch ist das Privatvermögen? Ja, ich sag mal knapp 2 Millionen. Das ist auch schon sehr ordentlich. Ja, da kann man gut mit leben. Da kann man gut leben. Ja. Du hast es dir in 17 Jahren, oder ihr habt es euch, deine Familie, meinst du damit, deine Frau? Ja, meine Lebensgefährtin. Okay. Wir sind nicht verheiratet, aber seit 17 Jahren zusammen und wir haben einen Sohn, der wird jetzt 16. Gut, ihr habt euch das aufgebaut. Ja, wie habt ihr das gemacht in den 17 Jahren? Ich habe damals, ich bin jetzt 45, ich habe eine Kaufmannslehre gemacht und danach, das war mir zu langweilig, jeden Tag dasselbe. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Mein Bruder, der hat eine große Gebäudereinigungsfirma und der hat gesagt, du kannst bei mir anfangen. Mhm. Halbtags hat Büro und halbtags fährst du mit raus, dann weißt du, wovon du sprichst. Ja, dann habe ich 3 Jahre, war ich sehr fleißig. Da habe ich gesagt, da haben wir uns getrennt. Der hat mir dann nicht bezahlt, was ich meinte zu verdienen. Mhm. Und da habe ich gesagt, da habe ich mir in meinem kleinen Apartment damals auf der Wand geschrieben, im Eimer zum Millionär. Ja, dann habe ich mir im Eimer angefangen und habe geschafft, nach 17 Jahren sozusagen. Also du hast dich dann selbstständig gemacht als Gebäudereiniger? Ja, genau. Ich habe eine Gebäudereinigungsfirma aufgemacht. Und Gebäudereinigung heißt Innen- oder Fassadenreinigung? Reinigungsfrauen, Büroreinigung, also, Treppenhaus, okay. Alles innen und auch natürlich Glasreinigung, Fassadenreinigung. Wie viele Angestellte hast du heute? 40. 40 Angestellte? Ja. Wow. Und das hast du mit einem Eimer angefangen? Ja, ich habe mit einem Eimer angefangen, mit mir selber sozusagen. Ne? Das ist ja doll. Wie lange hat das gedauert, bis es dann so einigermaßen lief? Ich sag mal so, ich war sehr fleißig, die ersten 2 Jahre für mich, dann war ich komplett zu und dann habe ich angefangen, mir Angestellte in die Firma zu holen. Und da hast du gemerkt, das funktioniert und es bleibt auch was übrig für dich. Ja, ich bin also ein korrekter Typ, das merken auch die Kunden, man ist zuverlässig, man arbeitet gut, dann kriegt man mehr Aufträge. Und dann ging das ab dem 2. Jahr ganz schnell. Ich hoffe auch, dass du deine Bediensteten gut bezahlst. Das tue ich, ja. Die sind sehr zufrieden. Aber das ist nicht alles im Leben. Wenn das Betriebsklima sehr gut ist vom Chef aus, dann geht man auch schon mal freudig teilen zur Arbeit und nach Hause und da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Ne? Sehr gut. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die erste Million auf dem Konto hat? Ja, sag mal so, bei mir war das nicht die erste Million am Konto, habe gestreut. Ne? Ich habe in Aktien gestreut damals, ich habe Immobilien gekauft, ich habe mich gut privat abgesichert und so wechselt sich zusammen sozusagen. Ach so, ist so ein Mosaik von allen möglichen Sachen, so kam man dann auf den Wert. Genau. Nun könntest du ja heute, wenn du sagst, ich habe ein Privatvermögen von 2 Millionen, könntest du ja locker sagen, ich verkaufe meine Firma, dann käme noch mal ein bisschen was drauf und du lässt den lieben Gott einen netten Mann sein. Ja, das ist richtig so. Ich habe nur seit 5 Jahren, bin ich schwer, ich will nicht sagen durch meine Arbeit, durch Fleiß auch, habe ich eine schwere Verletzung bekommen. Und zwar habe ich einen Bandscheibenvorfall bekommen in der Halswirbelsäule. Mhm. Und die wurde operiert. Und nach einem Jahr habe ich den zweiten bekommen, die wurde wiederum operiert. Mhm. Und jetzt bin ich quasi... stehe ich vor der dritten OP. Ja, aber also, umso dringlicher wäre doch zu sagen, komm, ich verkaufe das ganze Ding und werde jetzt Privatier. Ja, normalerweise ja, aber da bin ich kein Typ für. Mit 45 sozusagen nur schön Wetter zu machen, das ist so, dass ich mich quasi seit 5 Jahren zuschmeiße mit Schmerzmitteln. Mhm. Ich nehme auch Morphium. Und ich erhoffe einfach, deswegen gucke ich auch deine Sendung seit 5 Jahren, sozusagen notgedrungen, aber doch dann gerne, weil ich oftmals Schmerzattacken habe, die stundenlang gehen und so zum Relaxen noch gucke ich dann deine Sendung und das gefällt mir unheimlich gut. Und jetzt habe ich einfach mal gedacht, da ich ja auch wirklich stolz auf mich selber bin und das in dem kleinen Rahmen so geschafft habe, dann teilst du dir das einfach mal mit. Aber Stefan, wenn du so krank bist und Schmerzpatient bist und dann noch so eine recht große mittelständische Firma leitest, das ist doch total anstrengend. Ja, das kann ich gar keinem sagen, was ich mitmache. Ne? Deswegen. Also man sitzt da doch schon mal zu Hause und wir leben in ich habe mehrere Häuser oder beziehungsweise auch Immobilien. Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin auseinander, mit meinem Sohn. Und das ist alles nicht so leicht. Da habe ich gesagt, okay, dann lass mal lieber zusammenbleiben. Und in der Phase, weil man ja immer nicht so gut drauf ist, wenn man dementsprechend Schmerzen hat, ziehe ich mich zurück. Also ich habe wirklich die letzten 5 Jahre Horror auf Erden mitgemacht. Ne? Und also, das geht weiter. Da so, und dann kann ich nicht sagen, ich verkaufe alles. Könnte ich zwar, aber dann sitzt du von morgens bis abends auf der Couch. Und da bin ich kein Typ für. Mhm. Ich bin ein Typ, ich möchte schaffen. Ne? Also da sieht man, da ist Glück und Leid ganz nah beieinander. Wahnsinn. Da ist viel Kohle, aber deine Gesundheit ist angeschlagen und du würdest wahrscheinlich gerne dein ganzes Geld geben, um gesund zu sein. Ne? Genau das, ja. Ne? Stefan, nur kann ich zufrieden sein, mich noch bewegen und alles. Es sind die Schmerzen, es gibt Schmerzmittel, aber man operiert wurde und dann eine andere Stelle ist und wieder operiert wurde und wieder eine andere. Und so zieht sich das seit 5 Jahren. Und die Ärzte können dann auch nicht sagen, wenn das nächste gemacht ist, ob das irgendwann dann mal aufhört sozusagen. Und das ist ein wahnsinniger... Ja, Lebenskampf. Das glaube ich. Stefan, noch eine Frage zum Reichtum. Ja. Als du dann ja, gut Fuß gefasst hattest, ja, und das Geld dann auch da war. Welchen ersten besonderen Traum hast du dir erfüllt, von dem du vielleicht früher schon immer so geträumt hast? Ja, den habe ich mir ziemlich schnell erfüllt, indem ich mir ein schönes Auto gekauft habe, ein Cabriolet, und nach meinem Fleiß oft im Sommer, wenn abends die Sonne runterging sozusagen, damit schön durch die Landschaft gleiten. Das macht unwahrscheinlich viel. Jetzt musst du mir als Autoliebhaber musst du auch sagen, welches Fabrikat du hast. Ja, im Moment fahre ich mein Traumauto, muss ich sagen. Das ist ein 6er BMW Cabriolet. Ja, sehr fett. Und in Weiß, und wow. Vorher habe ich ihn in Schwarz gefahren und vorher habe ich Mercedes gefahren. Also das ist absolut mein Traumauto. Ne? Und das kann ich aber auch nur dann genießen, in dem Sinne... Ja, wenn du keine Schmerzen hast. Was heißt keine Schmerzen? Ich habe immer Schmerzen. Ja. Nur ich muss mich dann sozusagen zuschmeißen, bis es wirkt. Und dann kann ich mal sagen, so, jetzt fahre ich mal eine Runde. Ne? Gibt es bei dir noch eine materielle Sache, die überhaupt du gar... Nicht. Nein, gar nicht. Ja. Im Gegenteil. Ich möchte einfach nur vielleicht in einem halben Jahr, wenn die Ärzte dann wieder so weit sind und das auf den Bildern dann dementsprechend sehen, dass ich nochmal operiert werde, dass alles gut überstehe und endlich schmerzfrei bin. Mhm. Und dann, wie du das eben schon erwähnt hast, zählt Geld ist nicht alles im Leben. Das habe ich damit erfahren. Mhm. Ne? Ist zwar schön, die Erleichterung zu haben, dir manche Sachen zu kaufen, ja, oder... natürlich bin ich auch, wenn ich das sagen darf, privat versichert. Mhm. Da hat man auch Vorzüge und man kommt schnell ran. Das ist auch schön. Nur die wollen auch jeglich die Ärzte mit einem dann alles durchziehen, zu verdienen. Genau. Ne? Also das hat immer alles im Leben zwei Seiten. So, Stefan. Und, ja. Ich danke dir auch, dass du uns auch offen von deinem Leben erzählt hast. Ja. Und das war nun, das ist wirklich Fleiß und Initiative und auch immer Portion Glück gehört auch dazu, ja, wenn man sowas macht. Insofern Respekt auch für deine Lebensleistung und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass du gesund wirst und dass die Schmerzen wegkommen und dass du dein Leben, das du dir aufgebaut hast, auch noch mehr genießen kannst. Ja, das wäre schön. Alles Gute. Danke ich dir, ne, und wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, Stefan. Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, und es geht weiter mit dem Jens. Und der Jens ist 19. Guten Morgen, Jens. Hallo Domian, ich grüße dich. Hallo Jens, du bist der Jüngste heute. Ja, das ist gut. Ich wollte nochmal, wir hatten vor einem knappen Jahr telefoniert und da ging es darum, ich habe ja von meiner Oma 1,8 Millionen Euro geerbt, falls du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich ja sehr, natürlich erinnere ich mich. Ja. Das waren 1,8, sagst du, ne, waren das? Genau, und dann halt nochmal in 10 Jahren die 0,8 Millionen. Die auf Seite gelegt worden sind. Ne? Genau. Vielleicht erzählst du es nochmal, wie es dazu kam, dass deine Oma so viel Kohle hatte. Genau, also das wusste ich ja damals selber nicht. Mhm. Und meine Oma ist ja dann gestorben und so 2-3 Monate später hatte ich ja einen Termin beim Notar. Mhm. Und der hat mir das dann so erzählt und alle waren ja total baff. Und die hat halt. Du auch? Ja, ich sowieso, ich kann das ja heute immer noch. Ist alles ein bisschen krass. Und hat ja eine Firma. Genau, die hatte eine Firma, die hat Farben und Lacke hergestellt. Mhm. Gut, da kann man mit Kohle machen. Ja, scheinbar schon. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt bist du so ein junger Kerl mit so viel Geld. Was hast du denn jetzt in der Zwischenzeit alles angestellt mit dem Geld? Was hast du gemacht? Also ehrlich gesagt bin ich echt ziemlich faul geworden. Wir hatten ja darüber geredet, ne, was ich machen möchte, ob ich weiter berufstätig sein möchte und so. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich mir nur eine kleine Eigentumswohnung geholt und lebe voll in den Tag rein. Ach so. Voll faul geworden. Was hattest du vorher nochmal beruflich gemacht? Ich habe ja Abi gemacht und angefangen zu studieren. Was nochmal? Psychologie. Ja, sowas, genau. Genau, und so, das habe ich abgebrochen. Alles abgebrochen und du sitzt in der Eigentumswohnung und drehst Däumchen. Ja, nicht so. Also ich gebe zu, das ist schon echt ein Jet-Set-Life. So, ne? Ach so, also, ja, ich mein, was genau machst du dann? Wie gibst du das Geld aus? Also erst bin ich so bis 5, 6 Uhr morgens wach, dann schlafe ich so bis 2, 3 Uhr nachmittags, dann bestelle ich mir was zu essen, dann mache ich mich fertig. Je nachdem, wo ich hingehe, bestelle ich mir noch einen Friseur. Mhm. Der macht mich dann fertig und dann geht's in die Stadt und dann gehe ich irgendwo essen. Moment mal, du bestellst den Friseur zu dir nach Hause? Ja, leider. Das ist schon dekadent. Ich weiß. Als Typ den Friseur nach Hause zu bestellen. Okay, dann gehst du, machen wir weiter. Dann gehst du in die Stadt was essen, was trinken. Genau, also meistens treffe ich ja mit meinem Freund, nachdem er fertig ist mit Abi lernen. Und dann gehen wir in die Stadt oder, was wir letztens auch gemacht haben, einfach mal in der Nachbarstadt total unnötig ein Hotel angemietet. Und ja, haben da so ein Liebeswochenende verbracht und sowas halt immer. Wir leben halt in den Tag und er versucht sich halt zusammenzureißen, dass er sein Abi noch irgendwie schafft. Das heißt, spendierst du ihm das dann oder ist er auch wohlhabend? Der hat eigentlich auch wohlhabende Eltern und ich kannte ihn ja auch schon, bevor ich das geerbt habe. Also wir sind jetzt schon seit knapp 4 Jahren zusammen. Mhm. Und von daher ist das jetzt nicht so, dass er irgendwie aufs Geld aus ist oder so. Also es läuft eigentlich gut, ne? Mhm. Läuft echt gut. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist das dein Partner oder ist das ein guter Freund? Ja, ist dein Partner. Okay, dann ist das klar. Genau. Aber so beruflich gar nichts? Gar nichts? Leider nicht. Also ich mache ein bisschen, ich habe mir sozusagen Produzenten gekauft, sozusagen meine Stimme, ne? Gekauft in dem Sinne und mache hier auch Schützenfest immer ein bisschen Tralala und so. Wie du singst? Ja, aber das kann man nicht wirklich singen nennen. Also durch den Produzenten, ne? Achso, das ist einfach so ein Zeitvertreib, ein Hobby für dich. Ja, um mir selbst zu sagen, ey, irgendwas macht der, irgendwo gibt's ja den Sinn und so. Hast du denn das Geld gut angelegt oder verprasst du es so nach und nach alles weg? Naja, ich sag mal so, ne? Ich weiß ja, dass ich in 10 Jahren die 800.000 krieg und habe ja jetzt meine Eigentumswohnung und ehrlich gesagt, ja, was heißt verprassen? Ich lebe sehr großzügig, mir macht das Leben Spaß, ich genieße das Leben, aber ich gebe jetzt auch nicht über viel aus. Also ich gehe zwar jeden Tag essen oder bestell mir Essen und das ist auch alles sehr, sehr teuer, also keine normale Pizza oder sowas, ne? Hast du mal zusammengerechnet, wie viel du jetzt in einem Jahr schon ausgegeben hast? Also ich habe jetzt 400.000 ausgegeben, allerdings mit der Eigentumswohnung. Mhm. Die hat wie viel hat die gekostet? 290.000. Okay. Mhm. Und zahle jetzt 950 Euro im Monat für den Service unten im Haus, da haben wir so einen Empfang und der bringt mir die Post hoch oder bestellt mir Taxi und wenn ich irgendwelche Wünsche habe. Der Prinz lässt sich bedienen. Ja, leider. Echt faul geworden. Aber Jens, jetzt mal kurz noch zum Ende, bevor die Sendung vorbei ist, noch ein ernstes Wort. Man kann ja verstehen, dass man eine Weile vielleicht das dann mal so macht, aber das ist keine Perspektive fürs Leben. Du musst schon was auch aus deinem Leben machen. Ich weiß, aber das nicht momentan in so einem Loch, ich weiß nicht. Ich meine, du hast ein tolles Studium angefangen, das könntest du ja wieder aufgreifen oder dich für was anderes. Mir fehlt die Motivation, ich weiß halt nicht wofür. Naja, vielleicht einfach an deine Zufriedenheit, die du dadurch irgendwann bekommst. Du bist ja jetzt schon fast unzufrieden. Ja, ich fühle mich echt zufrieden, aber ich weiß halt, dass es irgendwann so sein wird, wie sie schon sagten, ne? Dass man irgendwann den Sinn sucht, ne? Jetzt hat vorhin, wer war das, der Michael, glaube ich, der Erste, der war auch sehr reich, da bist du ein kleines Licht gegen, der hat ja 40 Millionen oder sowas, der hat gesagt, Reichtum verpflichtet auch und der hat auch immer wieder gespendet. Machst du solche Sachen auch? Ja, ich habe auch gespendet, aber nicht so viel wie der. Also ich habe hier für einen örtlichen Kindergarten die Spielgeräte gespendet, das waren 7.000 Euro. Naja, immerhin, ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ich kann mir das jetzt auch nicht leisten, also 1,2 Millionen Euro mal so zu spenden, das ist schon echt heftig. Na gut, das ist klar, das verlangt ja auch niemand von dir. Aber nochmal, Jens, denk drüber nach, ich glaube, aus ganz rein egoistischen Gründen, mach etwas, damit du was in der Tasche hast und dass du, ich glaube, man verfettet geistig und seelisch, wenn man so lebt, wie du es gerade geschildert hast. Das ist nicht gut. Vielleicht. Auf Dauer ist das nichts. Aber danke, dass du mal angerufen hast und ein bisschen von dir erzählt hast. Ja, vielen Dank, dass wir sprechen durften. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Jo, mach's gut. Tschüss. Tschüss, Jens. So, meine Lieben, das war's für heute. Unsere Sendung Bettelarm und Steinreich in der Technik Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt nochmal auf www.domian.de gehen und mit abstimmen. Was für ein Thema wir denn nun nächste Woche machen sollen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sagt bye bye. Tschüss, bis morgen.